Schwäche, wer steht noch an? Halt der Schwäche. Schutz vor Terror, Gänsern oder Schmutz. Am Tage 10-mal kontrollieren und mit Kameras zu ziehen. Aus Angst vor dem, was unvermeidlich liegt, viele nur noch leidlich, sperren sich und andere ein, um in Sicherheit zu zu leben, anstatt sich ängstlich festzukleben. Alter Schwäche, Alter!